Ja, das war Soul Stew und nun geht es weiter mit Klingding. Herzlich willkommen zur Klingding-Sendung. Heute mit Records, mit Aufnahmen vom Club Cataract Festival, das aktuell gerade stattfindet in der Kampnagelfabrik in verschiedenen Räumen. Heute ist dort ein Porträt der Musikerin Ilian Radic, Okam Ozean mit mehreren verschiedenen Stücken. Morgen geht es weiter mit der Langen Nacht. Die Lange Nacht, immer der Abschluss des Club Cataract Festivals, des 12. Club Cataract Festivals, dieses Jahr ab 20 Uhr auf Kampnagel mit verschiedenen Acts, neuen Kompositionen des Cataract-Netzwerks und einem Kurzfilmprogramm in Zusammenarbeit mit der Kurzfilmagentur Hamburg. Der Special Guest ist dieses Jahr Anton Kaun mit dem Programm Noise Meets Noise, eine audiovisuelle Performance. Sonst sind zu hören Ernst Bechert mit einer Neufassung einer Komposition Erased Memory für Frauenstimme und Zuspielung. Dann Gregory Büttner, Skipping Spaces für Sinustöne, 8 Mini-Soundstations und 8 Blechdosen. Weiter von Gregory Büttner, Mini-Soundstations. Das ist, glaube ich, schon das Einzige, das die Ergänzung zu dem eben genannten und dann ein Duo, und zwar Birgit Ulher und Ute Wassermann mit einer Improvisation. Das also morgen in der Langen Nacht. Zum Abschluss der Langen Nacht wird dann auflegen DJ Nike und Fuong Dang. Beide treten regelmäßig im Golden Pudel Club auf und sind bekannt für ihre experimentellen, aber tanzbaren Mixe. Die Aufnahmen, die ich heute vorstelle, sind entstanden in den letzten zwei Tagen, in den ersten zwei Tagen des Club Cataract Festivals. Und ich gehe jetzt praktisch zeitlich von heute aus. Also das nächste ist dann der Donnerstag, der gestrige Tag, begann mit einer Lecture von Michael Meyerhof. Es war praktisch ein Porträtkonzert und Abend von Michael Meyerhof, Hamburger Komponist und Improvisator, der seit langer Zeit in Hamburg arbeitet und komponiert. Wir hatten ihn in der letzten Sendung kurz vorgestellt. Er hat eine Lecture gehalten, zunächst um 18 Uhr, in der über seine Arbeit sprach und einzelne Kompositionen vorgestellt hat. Um 20 Uhr begann dann das Konzert mit Komposition von Michael Meyerhof, gespielt vom Nadar Ensemble aus Belgien. Und das Nadar Ensemble, das sind Marieke Behrensen, Violine, Rebecca Diepiendele, sie ist die Managerin, Katrin Gählens, Flöte, Yves Gomer, Percussion, Van Gonissen, Sound Electronic, Dans Janssens, Percussion, Pieter Mettinsens, Violoncello, Elisa Medinila, Percussion, Dries Tack, Klarinette, Kobe van Kauvenberge, Gitarre, Lien de Mulder, Produktion und künstlerischer Leiter ist Stefan Prinz. Das war also gestern und das Konzert begann mit einem Stück von Michael Meyerhof, das schon ein bisschen älter ist, aus dem Jahr 2000 bzw. 2002, aus seiner Reihe Splitting. Der Abend war auch überschrieben mit dem kurzen Statement Simply Splitting? Fragezeichen. Und das Stück Splitting 5 für Violine, Zuspielung und Video 2002 neu bearbeitet, verschaltet drei Räume. Einer der größten akustischen Räume, markiert durch entfernte Flugzeugmotoren, der Sograum der Popmusik und die rauen Klangfelder der Violine, die hauptsächlich aus Untertönen bestehen. Was sind Untertöne? In der Beschreibung zu den Stücken wird das näher charakterisiert. Durch genaue Führung des Bogendruckes kann man die Untertöne eines gegriffenen Tons gezielt hin und her springen lassen, teilweise bis zum vierten Unterton, das heißt zwischen dem Hauptton der Unteroktave plus Quint, der doppelten Unteroktave, der doppelten Unteroktave plus Quint. Gegen Ende des Stückes spielt die Geige bis zum Kontra A, eigentlich ein Kontrabassbezirk. Was wir nicht mitbekommen heute in der Sendung ist das Video. Das sind circa eine halbe Stunde lange, eine halbe Sekunde lange Flugzeugblitze auf dem Boden rollender Maschinen von Billig Airlines auf dem Flughafen Stansted. Und damit setzte Michael Mayrhof seine Arbeiten zum Thema Video als Bildpercussion, so nennt er das, fort. Diese kurzen Videos waren praktisch so eingespielt, dass die Solistin Marieke Behrensen hat praktisch unter einer Projektionsfläche gespielt und die Videozuspielung war dann darüber zu sehen. Ganz kurz, wie gesagt, ich glaube insgesamt waren es nur eine 3 Sekunden. Jeweils eine halbe Sekunde wurden so kurze Flugzeugaufnahmen eingespielt. Nun also Splitting 5 von Michael Mayrhof für Violine, Zuspielung und Video. Gestern aufgenommen, ganz einfach mit einem tragbaren Aufnahmegerät. Und hier ist die Aufnahme. Thank you. Das war der Mitschnitt von Splitting 5, einer Komposition von Michael Meyerhoff für Violine, Zuspielung und Video aus dem Jahr 2000, 2002. Im gestrigen Club Katarakt Festivalabend gespielt auf Kampnagel von der Violinistin Marieke Behrensen und mit Zuspielung und Video, beide Elemente wurden von Michael Meyerhoff dazu komponiert zu den jeweiligen Einsätzen und wie zu hören war mit Pausen. Das wird auch im nächsten Stück so sein, obwohl das ein Stück mit einer größeren Besetzung ist. Schwingende Systeme B für Doppelquartett von 2015, 2016 eine Uraufführung, ein Kompositionsauftrag von Club Katarakt. Zwischen den Stücken wurde jeweils Teile eines Videos gezeigt, und zwar Splitting 34 für Video, entstanden 2015. Michael Meyerhoff schreibt dazu, die Technik des Spaltens ist in Splitting 34 auf das Medium Film übertragen. Indem eine Szene aus Sergio Leones Once Upon a Time in America vervierfacht, in vertikale Streifen zerlegt und Seiten vertauscht, wieder zusammengesetzt wurde. Zunächst sieht man da zwei Darsteller, einen Mann, eine Frau, die in einem ausgesuchten Lokal der gehobenen Klasse mit Blick aufs Wasser sich praktisch an einen Tisch setzen. Das Restaurant, das sie umgibt, ist erstmal leer und an den Wänden sitzen viele Musiker, die Aufgabe haben, dafür die musikalische Untermalung zu sorgen. Zu hören ist bei dem Video nichts, es ist praktisch nur zu sehen. Und das eben aus verschiedenen, also es sind so Ausschnitte aus dem Video, die dann zum Teil versetzt in die Mitte oder rechts das Video aufgespalten haben. Das beginnt am Anfang so ganz, betrachtend, teilnahmslos dem seltsamen Absichten oder Treiben der beiden zugesehen und wird dann im Folgenden, ich werde dann noch später drüber sprechen, auch weitergehen. Jetzt aber zu Schwingende Systeme B, dem Stück für Doppelquartett, das auf Splitting 5 folgte. Dazu in dem Programmheft eine Beschreibung, worum es da geht. Ich zitiere, dass Systeme keine starren Gebilde sein müssen, kennen wir aus der Physik, wenn verkoppelte Elemente anfangen, auf unterschiedliche Weise zu schwingen. Das Stück für 8 Musiker basiert darauf, Motoren als Anreger von Klangprozessen in flexiblen Resonanzobjekten zu verwenden und damit komplexe schwingende Systeme zu bauen. Das schwingende System von Quartett 1 ist ein präparierter Luftballon. Der einzig brauchbare Resonanzkörper, den ich bisher finden konnte, der selbst flexibel ist. Dieser dient in seiner Verformbarkeit als Grundlage für andere Schwingungsprozesse. Mit umgebauten Motoren wird der Ballon mitsamt seinen Präparationen aus der Bad- und Küchenabteilung unter anderem Schwammtuch und Chopsticks in Schwingung versetzt. Der Luftballon dient als Resonanzraum, der zurückschwingt, die ursprünglichen Schwingungsprozesse überformt und zugleich eine körperlich wie synthetische Welt erzeugt. Dabei ist die akustisch-elektroakustische Verstärkung selbst Teil des Klangverfahrens. Über den Abstand des Systems vom Mikrofon wird die Lautstärke moduliert. Das zweite schwingende System für das Quartett in der Raummitte besteht aus Kleinmotoren, an denen Plastikfolien unterschiedlicher Stärke befestigt sind. Die Motoren setzen die Folien in Schwingung und die Musiker modulieren die Klänge über Eingriffe in die Schwingungsverhältnisse, Zug und Stauchung. Dabei produziert die schwingende Folie in der Nahsicht geradezu filmisch spannende Bilder der physikalischen Schwingungsmuster. Die Spieler agieren auf weißen Plexiglastischen und da das Publikum sich frei im Raum bewegt, kann man den Spielern mit den Folien mal einen Besuch abstatten. Ein weiterer flexibler Resonanzraum ist eine Röhre aus dünner Plastikfolie, deren Resonanzeigenschaften über Druck leicht verändert werden können. Das im Instrumentenbau zu Unrecht nicht berücksichtigte Material Plastik als Material des 20. Jahrhunderts wird zur Noise-Produktion eingesetzt. Die erhitzten und zerstörten Plastikräume sind erst durch die einfache Bearbeitung dieses billigen und noch zugänglichen Rohmaterials möglich. Die Kunststoffobjekte werden mit den kleinen Motoren angeregt und bilden die Kontrastverstärker zu den wattstarken Bassklängen. Also, auch wenn es sich jetzt zum Schluss so anhört, es ist keine Zuspielung, es sind praktisch zwei Doppelquartette, jeweils mit präparierten Luftballons oder mit den Folien. Und die Luftballinspieler waren außen am Raum verteilt, in der Mitte eben das Quartett mit den schwingenden Plastikfolien unterschiedlicher Stärke. Das also schwingende Systeme B für Doppelquartett, das hören wir jetzt. Nach dem Stück für das Doppelquartett, gespielt vom Nadar-Ensemble, was wir gerade hörten, Schwingende Systeme B, folgte beim Club Katarakt Festival bei dem Abend mit Komposition von Michael Meyerhof ein Solostück wieder mit Zuspielung allerdings. Splitting 30 für Klarinette, Schwingendes System und Zuspielung von 2013-14. Dazu wieder aus dem Programmtext: Die Klarinettentöne werden mit Hilfe eines selbstgebauten Splitters aufgespalten. Ein einfaches mechanisches Gerät bestehend aus einem Plastikbecher mit Glaskugeln. Die Klarinette aktiviert die Becherresonanz sowie die Glaskugeln. Diese fangen auf der Bodenmembran zu schwingen an und spalten die Tonhöhe in ein Spektrum unterschiedlicher Klangkomplexe auf. Also die Klarinette spielt in einen Becher rein, an dessen Boden, kurz über dem Boden, abgegrenzt von dem Boden, liegen mehrere Glaskugeln, die dann aktiviert werden. Weiter aus dem Text: Die Zuspielung enthält Klänge, die mit demselben Plastikbecher-Splitter, in den die Klarinette spielt, hergestellt wurden, aktiviert ausschließlich mit kleinen Motoren. Dazu kommen die Wasserspaltgeräusche meines Bügeleisens, besprüht mit einem Wassersprüher, sowie das Rumpeln meines alten metallenen Bügelbretts. Das war ein Solostück, oder das, was wir gleich hören, ist ein Solostück, gespielt von, ich gucke gerade mal, wie der Klarinett nochmal, Klarinettist heißt, Dries Tack, wenn ich das richtig sehe. Ja, Dries Tack hat die Klarinette gespielt, und nun hören wir Splitting 30. Das war leider der falsche Knopf, jetzt aber der richtige. Thank you.

Soweit Splitting 30 für Klarinette, schwingendes System und Zuspielung von 2013, komponiert 2014, komponiert von Michael Meyerhof. Dazwischen den Stücken wurde ja, wie vorher schon erwähnt, Splitting 34 gezeigt für Video von 2015 mit der Technik des Spaltens, übertragen auf das Medium Film, eine Szene aus Sergio Leones Once Upon a Time in America, vervierfacht in vertikale Streifen zerlegt und Seiten vertauscht, wieder zusammengesetzt. Das Video hat dann so, ja, vor dem letzten Stück, auf das ich gleich komme, eine von der Erzählung oder von der Darstellung eine dramatische Wende bekommen. Also das Paar, das vorher in dem vielleicht ein bisschen neobarocken Restaurant ganz allein saß, umspielt von einem folkloristischen Ensemble, das man hörte ja nichts, also vermuten kann man, dass es ja, volkstümliche Animationsmusik ist, die da zu hören ist. Das hat sich dann ins Auto gesetzt, umarmt sich und das Ganze eskaliert dann in einer Vergewaltigungsszene, die sehr zur Überraschung der beteiligten Frau stattfindet. Und das hat mich irgendwie doch ein bisschen irritiert, als diese klare Narration, die dann auf einmal in das Video reinkommt, das sonst eher so sachlich diese Gesichter zeigte, die natürlich irgendwie auch einen Ausdruck hatten und auch eine Geschichte erzählt haben, aber natürlich nicht so prägnant und dramatisch, wie das dann auf einmal sich zuspitzte. Das Video endet dann mit so einer Verlassenheitsszene am Strand. Der Mann steht allein und das Auto fährt davon. Ehrlich gesagt wollte ich mich dann nicht mit dem Inhalt des Videos beschäftigen. Vielleicht ist das ja auch die Idee gewesen, in Bezug auf den Abend davor so eine Art Statement zu setzen. An dem Abend zuvor, auf den ich gleich komme, nach dem nächsten Stück, wurde ja ein Video gezeigt von John Cage, das er produziert hat, nur mit Licht, verschiedenen Lichteinstellungen in einem Raum. Und von Cage ist mir so die Bemerkung überliefert, ja, was man eigentlich auf Bildschirm, Fernsehern oder auch Zelluloid, also im Kino sehen kann, sind nur verschieden helle oder farbige Punkte. Und darüber dann zu diskutieren, nachzudenken in Bezug auf das Video, das dann so eine dramatische Szene darstellt, wäre dann irgendwie vielleicht, war die Anregung oder das Statement. Okay, es ging dann weiter an dem gestrigen Abend mit Exit F. Das ist eine Konzertversion für Ensemble Zuspielung und Licht, die 2011 entstanden ist, 2011 für einen konkreten Anlass, für einen konkreten Auftrag, und zwar ein Stück zu spielen für vier Heißluftballons und Ensemble. Der Auftrag kam vom Nadar Ensemble, und das Ensemble Nadar heißt nicht zufällig Nadar, sondern das hat mehrere Gründe. Einmal ist das Ensemble in Saint-Niclas in Belgien zu Hause, wo ein wichtiges Heißluftballon-Ereignis jährlich stattfindet. Und das Ensemble hat sich auch nach einem berühmten Fotografen und Ballonisten, also jemand, der mit dem Heißluftballon unterwegs war, nämlich namens Nadar, benannt. Nadar ist das Pseudonym von Gaspard Félix Tournachot, der von 1820 bis 1910 lebte. Die gestrige Version war jetzt ohne die Heißluftballons, es war ja im Raum, deren komponierter Sound ist aber über Lautsprecher in den Raum projiziert worden. Dann kommt natürlich noch ein zusätzlicher Aspekt, die eindrucksvollen Feuerbälle, die nach den Angaben der synchronisierten Videopartitur von den Ballonpiloten erzeugt wurden, die wurden gestern durch Scheinwerfer in Lichtkreise übersetzt. Und dazu waren die verschiedenen Instrumente, unter anderem ein Cello und eine Gitarre mit elektrischen Zahnbürsten gespielt oder drei Ad-Hoc-Spieler, die mit Eimern, Bechern und Nylonsaiten zu Werke gingen. Das Resultat konnte man also gestern hören. Mir war dann zum Teil des Abends zu viel Kunstnebel dann mit im Spiel, der irgendwie da dabei war. Gut, okay, die Heißluftballons produzieren natürlich auch viel Rauch und Nebel. Vielleicht war das da so eine Zitat von der Live-Outdoor-Version, die